Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. GEMA, Piraten und Kulturschaffende diskutieren Tarifreform der GEMA. 19. Juli 2012. Die Piratenpartei Deutschland lädt am 31. Juli 2012 ab 18 Uhr zu einer weiteren Begegnungsrunde mit Urhebern, Vertretern der Verwerter und den Verwertungsgesellschaften auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ein. Ein hochkarätig besetztes Podium wird über GEMA-Tarifreform und Urheberrechtsreform diskutieren. Kulturschaffende, GEMA und Piraten finden sich an einem Tisch ein, um lösungsorientiert Missverständnisse abzubauen, aber auch um die Ungerechtigkeiten der GEMA-Tarifreform transparent zu machen, so der Beauftragte für Urheberrecht der Piratenpartei Deutschland, Bruno Kramm. Um auch den Betroffenen den unmittelbaren Dialog mit den involvierten Institutionen zu ermöglichen, haben wir beschlossen, dieses Podium öffentlich durchzuführen, erklärt Johannes Thon, der Veranstalter der Podiumsdiskussion, dazu. Die GEMA-Tarifreform ist umstritten, da damit die Abgaben für Veranstalter erheblich steigen. Gastronomen und Kulturveranstalter sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung ist die Presseabteilung der Piratenpartei Deutschland. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.